Kapitel 16. Eva sucht Inspiration bei anderen Visitenkarten. Da steht optimistisch, spontan, sportlich, humorvoll, individuell. Eva denkt, das bin ich nicht. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Eva braucht auch ein Foto. Sie geht auf ihre Hotmail-Adresse. Da sind zwei Fotos von Eva. Ein Foto ist von der Karnevalsparty in Köln. Auf dem anderen Foto sieht Eva normal aus. So normal, dass kein Mann sich für Eva interessiert. Kapitel 17. Plötzlich ist Eva total pessimistisch. Sie denkt, ich finde nie einen Mann. Wenn ich das Karnevalsfoto nehme, kommen die falschen Männer. Wenn ich das normale Foto nehme, kommt kein Mann. Eva möchte weinen, aber das geht im Internetcafé nicht. Kapitel 18. Dann denkt Eva, ich bin ich. Sie nimmt das normale Foto. Und sie schreibt in die virtuelle Visitenkarte, ich bin neu in Wien. Ich komme aus einem Dorf. Ich gehe nicht in Diskotheken. Ich liebe Mozart. Kapitel 19. Dann surft Eva im Internet. Der Bruder von Eva hat im Haus eine Webcam installiert. Die Webcam steht in Evas Zimmer über der Bäckerei. Jetzt kann Eva die Kirche und das Lebensmittelgeschäft sehen. Aus dieser Perspektive hat Eva das Dorf viele Jahre gesehen. Kapitel 20. Das Bild der Webcam wechselt jede Minute. Eva sieht die Leute kommen und gehen. Da ist die Mutter von Sigmund. Da ist der Nachbar Schnitzler. Und da ist sogar Ronny, der Hund von Evas Vater. Eva möchte zurück in das Dorf. Aber das geht nicht.